tiefen Schlaf doch Quasimodo nicht. Die Verzweiflung ließ ihm keine Ruhe. Schweigend saß er da voll Angst, dass bald der Tag anbricht. Die grauenhafte Stunde ist gelegt.